1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns. Und das Thema heute Nacht heißt Gehirn. Ich möchte gerne mit euch über das wichtigste menschliche Organ sprechen. Über zum Beispiel Gehirnverletzungen, Gehirnerkrankungen, über herausragende Fähigkeiten des Gehirns. Und ich möchte gerne auch mit Leuten reden, die besondere Koma-Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht auch Nahtoderlebnisse. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Jasmin. Und Jasmin ist 23. Guten Morgen, Jasmin. Hallo. Hallo, Jasmin. Guten Morgen. Thema Gehirn. Ja. Da hast du angerufen. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Genau, also ich habe mich gemeldet, weil ich seit 2009 jetzt Clusterkopfschmerzen habe. Und ja, das sind extrem starke Kopfschmerzen. Ja, genau. Also die sind extrem stark und werden eben auch Selbstmordkopfschmerzen genannt und sind bei mir eben seit 2009 aufgetreten und ja. Und die nennt man Selbstmordkopfschmerzen? Genau, ja. Also die werden so genannt, weil sich eben zum einen schon einige Leute deswegen umbringen, weil die Schmerzen eben zu den schlimmsten Schmerzen überhaupt gehören. Mhm. Sofern das überhaupt möglich ist, beschreib uns doch mal diese Schmerzen. Ja, also das ist eben, es fängt immer so an, dass zum Beispiel meine Nase zugeht und mein Auge anfängt zu drehen, ist immer so das Erste, was ich merke. Mhm. Und dann geht es relativ schnell, dass eben die Schmerzen so schlimm werden, dass ich teilweise dann gegen die Wand meinen Kopf schlage, um eben Gegenschmerz zu bekommen. Also es ist auch wirklich teilweise, dass man denkt, man stirbt. Also ist der Schmerz im Kopf überall oder nur an einer bestimmten Stelle? Also der Schmerz ist immer hinten rechts bei mir, dass es sticht, als wird eben ein Messer immer wieder rein und raus gehen und auch rechts oder links manchmal auch teilweise das wechselt hinterm Auge. Sind das immer stichartige Schmerzen? Ja, also bei mir sind es immer stichartige Schmerzen und ich habe eben dann praktisch, wenn ich jetzt eine Nacht eben mit Kopfschmerzattacken verbracht habe, weil bei mir ist es meistens nachts, habe ich dann am nächsten Tag meistens dieses wie so einen Hirndruck, also dass mein gesamter Kopf total wehtut und ich dann auch gar nicht irgendwie mich jetzt großartig bücken kann, weil ich dann so einen Druck im Kopf kriege, eben von der gesamten Anstrengung, die ich dann bei den Kopfschmerzattacken hatte. Wie lange hält denn so eine Attacke an? Also bei mir bis 2 Stunden, teilweise auch ein bisschen länger, was eigentlich schon fast untypisch ist. Und dann habe ich eine Pause meistens von halber Stunde bis maximal eine Stunde. Und dann geht's wieder los. Und das ist immer so? Ja, also ich habe es nicht jede Nacht. Also zum Beispiel im Sommer habe ich teilweise 6 Wochen gar nicht. Also das ist dann richtig schön und angenehm. Aber im Winter habe ich schon 2-3 Mal im Monat. Ja. Und das ist dann eben immer nachts. Aber tagsüber in der Regel nicht? In der Regel nicht. Also dann müsste schon irgendwie, dann ist es außergewöhnlich. Also das kann ich an der Hand abzählen, wo ich es mal tagsüber hatte. Das ist ja auch sonderbar. Es passiert nur nachts und es passiert nicht im Sommer. Was heißt das? Wie kann man das deuten? Haben dir das Mediziner erklärt? Also es ist so, dass es immer so, also so phasenmäßig das wohl ist. Also es ist allgemein so, das habe ich schon öfters gehört, dass es eben ab Herbst so anfängt, dass sich dann die Kopfschmerzattacken häufen. Also ich habe auch am Anfang eben so recherchiert in Foren oder so und bei denen war es auch allen so, letztendlich warum, keine Ahnung, ob es witterungstechnisch ist. Ich habe keine Ahnung. Die Vermutung würde ja irgendwie naheliegen, dass es mit dem Licht was zu tun hat, mit Wärme was zu tun hat. Und du hast gerade gesagt, du schlägst dann, weil der Schmerz so stark ist, deinen eigenen Kopf gegen die Wand? Ja, also es ist eigentlich auch total behindert. Also das kann man sich jetzt, wenn ich jetzt keine Kopfschmerzen habe, auch gar nicht vorstellen. Aber dann hast du doch wieder eine Verletzung, hast du dort sicher am Kopf, wenn du den so fest an die Wand geschlagen hast. Ja, also ich habe bisher noch nie so fest geschlagen, dass ich wirklich jetzt eine Verletzung gehabt hätte. Also es war so, dass ich vielleicht eine kleine Prellung hatte, aber eben in dem Moment ist man so. Also das tut einfach so schrecklich weh, dass man einfach nur einen Gegenschmerz haben will, der sich dann von diesem Schmerz löst in dem Moment, damit man noch was spürt, was anderes. Gibt es keine Medikamente dagegen? Also nicht wirklich. Also es gibt so eben, dass man präventiv was nimmt, vorbeugend. Also da ist zum Beispiel Verapamil-Medikament oder so, und ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Art Epileptikermittel. Das wurde bei mir probiert, aber es hat nicht richtig gut angeschlagen. Das heißt, in der akuten Phase kann man nicht irgendwie ein sehr starkes, vielleicht ein Opiat sogar einnehmen, ein Morphiumpräparat einnehmen, das hilft nicht. Also ich nehme ein Opiat und es macht es besser, aber es ist dann nicht weg. Also ich habe trotzdem noch Schmerzen. Also ich nehme zum Beispiel Temgesic, das ist ein Buprenorphin, also ein synthetisches Morphium. Und das ist eben Opiat und das betäubt dann schon den Schmerz. Also es ist ein bisschen besser, aber es ist nicht weg. Was ist das für eine Krankheit? Was ist die Ursache? Also bei mir persönlich ist eben die Ursache höchstwahrscheinlich, dass ich eine Zyste habe in der Hypophyse und eben auch Veränderungen im Nervenwasser im Gehirn. Und letztendlich 100%, ich kann es niemand sagen, aber das liegt eben nahe, weil es bei mir im Gehirn eben anders ist. Ja, wenn da eine Zyste ist, an einer Stelle, wo keine Zyste sein sollte, bestünde die Möglichkeit, die herauszuoperieren? Also die Möglichkeit ist schon da, aber es ist eben momentan noch relativ klein und dann wäre das Risiko sozusagen so hoch, jetzt mein Gehirn zu öffnen und das rauszumachen. Und dann weiß man trotzdem nicht, selbst wenn es weg wäre, eventuell wäre es trotzdem noch da, weil das Gehirn praktisch nicht mehr aus diesem Trott rauskommt, das Nervensystem es gespeichert hat. Also wenn es jetzt wachsen würde, dann würde auch operiert werden, aber momentan wächst eben nichts und dann wird auch nichts operiert, dann muss ich sozusagen damit leben. Bist du informiert darüber? Ist es immer so bei Cluster-Kopfschmerzen, dass so eine somatische Ursache da ist, also eine Zyste oder ähnliches? Nee, also normalerweise kann man gar nicht sagen, woher es kommt. Also es gibt wohl primär und sekundär Ausgelöste und die, wenn ich überlege, die primär Ausgelösten, da kennt man keine Ursache. Also die sind einfach da. Nun ist es ja für eine junge Frau wie dich mit 23, du hast das jetzt schon seit 2009, extrem behindernd in deinem normalen Leben, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, also es hat sich von dem her, es hat sich schon geändert. Es sind einfach so einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass ich dann, wenn ich Kopfschmerzattacken gehabt habe, eben am nächsten Tag total fertig bin oder dass ich teilweise auch wirklich gezielt mein Morphium weit weglege, dass ich es in dem Moment nicht holen kann, weil ich am nächsten Tag sonst total high in die Uni gehen würde und das kann ich auch nicht machen. Mit verkleinerten Pupillen in die Uni gehen, damit jeder denkt, ich bin irgendwie ein Junkie. Und ich meine, ich habe schon Hilfe auch, also ich habe zum Beispiel auch einen ganz lieben Freund, der da eigentlich auch immer jetzt da war seit 2009. Und der dir zur Seite steht dabei. Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern auch oder mein Bruder. Und ich glaube, für die ist es auch alles viel schlimmer, wie jetzt persönlich für mich. Aber du sagst, das sind ja auch schon mal so Tage, wo es gut geht. Vor allen Dingen im Sommer. Ja. Genau, also im Sommer fühle ich mich teilweise auch total gesund. Also als hätte ich gar nichts. Das ist aber dann hat man richtig schön. Dann solltest du vielleicht auswandern in ein Land, wo immer Sommer ist, wenn es so einfach wäre. Aber so einfach ist es nicht. So einfach wird es nicht sein. Nee. Aber nochmal gefragt, das erzählst du deinen Ärzten ja auch, das sind ja Spezialisten. Haben die denn keine Idee, was das mit dem Sommer und dem Licht, Nacht zu tun hat? Nee, also mir wurde nur gesagt, dass es recht typisch sei. Also das ist auch zum Beispiel bei Migräne-Kopfschmerzen, da ist genauso. Also ich habe zum Beispiel gerade in der Uni einen Professor, dem sage ich eben dann auch immer, bevor die Seminare loslegen, weil ich dann manchmal eben auch öfters fühle, wie man eigentlich darf und dann darf ich das auch. Und da hat mir ein Dozent erzählt, ihm ging es eben genauso. Also der hat lustigerweise, wo ich auch ihm geschrieben habe, mir geht's gerade nicht so gut, ich kann nicht kommen, hat er geschrieben, oh je, er kann mir nachfühlen, er hat Migräne, ganz schlimm. Ach so, und hast du einen Leidensgenossen da gefunden? Genau. Hast du den Eindruck, dass es seit 2009 schlimmer wird? Dass die Intervalle näher aneinander liegen? Nee, ich habe das Gefühl, es wird besser. Also seit ich halt behandelt werde oder dann auch manchmal eben vorbeugen, wie jetzt gerade was nehmen, dass es besser wird. Also natürlich ist es immer hart, wenn vom Sommer, der dann recht gut war, wenn es dann herbstlich wird und dann auf einmal wieder anfängt, schlimmer zu werden, dann ist es schon immer, dann sage ich auch immer, ach. An sich ist weniger geworden. Also am Anfang 2009, wo es absolut unbehandelt war, hatte ich wirklich jede Nacht. Fing das von heute auf morgen an? Ja, fing von heute auf morgen an. Und ich dachte auch, am Anfang habe ich wirklich gedacht, also ich sterbe. So schlimme Schmerzen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht hat. Für mich ist das ganz, ganz schwer vorstellbar, weil ich hatte noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen. Ja, dann ist es echt so. War so ein bisschen Kater, aber wirklich Kopfschmerzen hatte ich noch nie. Insofern versuche ich mich da gerade reinzudenken. Das muss ja ganz dramatisch sein, wenn du, also das allein das Bild, wenn ich mir denke, du stehst vor einer Wand und haust deinen Kopf vor die Wand, um die Schmerzen zu übertünchen, die du im Kopf gerade hast. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wie sind die Aussichten? Du bist eine junge Frau, wie gesagt. Wirst du das ganze Leben jetzt mit dir herumtragen und rumschleppen? Also wahrscheinlich schon. Also die meinten, dass die Chancen, die einzige, die es gäbe bei Frauen, haben sie gemeint, ist aber auch nicht sonderlich erforscht. Aber jetzt bei mir eben wegen dieser Hypophysenzyste könnte es sein, dass zum Beispiel, wenn ich mal schwanger werden sollte, mhm. dass eben dann durch die Hormonproduktion sich der ganze Körper umstellt mhm. und eventuell dann die Clusterkopfschmerzen sogar weniger werden würden. Ah ja. Also eine kleine Hoffnung, die aber auch nicht unbedingt eintreffen muss, sich verwirklichen genau, muss. Genau, also es kann sein, es passiert gar nichts. Ist das eigentlich kann sein, es bleibt jetzt gleich. Ist das eine Erkrankung, die eher Frauen trifft als denn Männer? Eher Männer eigentlich. Eher Männer. Total unterschiedlich. Auch Männer, die rauchen. Ich trinke weder Alkohol noch rauche ich. Mhm. Also, und ich lebe auch zum Beispiel seitdem total gesund. Also ich schaue auch wirklich, was ich esse oder so. Mhm. Weil es gibt dann so, gerade im Internet, dann heißt ja, man soll nicht das essen und das oder so. Mhm. Und aber ja, also ich bin total aus dem Raster. Deshalb wurde mhm. bei mir anfangs auch, ich war in ein paar Krankenhäusern und ich komme eben mehr vom Land. Mhm. Da wurde das eben auch immer gesagt, ach, das ist psychisch und wir brauchen kein MRT und mhm. das sind Spannungskopfschmerzen oder so. Und ich wurde eben gar nicht ernst genommen, was bei Kopfschmerzen, glaube ich, auch öfters mal passiert. Ja, klar, aber, ja, klar, glaube ich auch. Weil aber dann kamen sie irgendwann raus und... Ja, das werde ich nie vergessen, weil eben dieses MRT gemacht wurde und ich mir selbst davon nichts mehr... Ich habe nicht gedacht, dass da noch was rauskommt, weil ich war eigentlich auch echt dann... In dem Moment war mir irgendwie alles auch egal. Mhm. Und eigentlich nur noch raus da, weil ich mich so unverstanden gefühlt habe. Und dann kam der Arzt eben rein und meinte, ja, sie müssen doch noch hier bleiben. Weil das war... Ich meine, das war jetzt eine harte Diagnose. War das vielleicht sogar ein bisschen erleichternd, weil du dann wusstest, was los ist mit dir? Ja, es war für mich persönlich was erleichternd, aber zum Beispiel für meine Familie oder mein Vater, der hat fand es total schlimm, weil für ihn Zyste im Gehirn tot. Ja, ja, ja, klar. Ist ja auch im ersten Moment hat man da Angst und das ist gruselig, wenn man das hört. Ja. Jasmin, das fand ich sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. So in der Art hat mir das auch noch keiner erklärt oder erzählt. Mhm. Dann drücken wir dir sehr die Daumen, dass es weniger wird und dass deine Medikamente vielleicht besser wirken. Und wenn du irgendwann schwanger werden solltest, dass es dann vielleicht sogar ganz weggeht. Das wäre natürlich grandios. Ja, wäre echt schön. Dankeschön, Jasmin, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Auf Wiederhören. Danke, vielen Dank. Tschüss. Schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50 zu unserem Thema Gehirn. Wir haben heute für die Neueinschalter das Hauptthema Gehirn. Ich möchte gerne mit euch über Gehirnkrankheiten, über Unfälle, über besondere Begabungen reden vielleicht oder über Koma-Erlebnisse, Nahtoderlebnisse, alles, was irgendwie mit dem Gehirn zu tun hat. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 und hier ist Elfi und Elfi ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Elfi. Du hast auch zu unserem Thema Gehirn angerufen. Warum? Ja, und zwar habe ich da eine Begabung und ich kann Karten lesen, Handlinien lesen, pendeln und da bekomme ich was raus, ohne dass ich das gelernt habe. Das ist einfach mal was da. Als ich 13 war, da habe ich das gemerkt, dass ich eine Fähigkeit habe. Mhm. Und dann ist man so als Teenager und nachher auch so verheiratet, dann ist man damit beschäftigt und da habe ich das auch nicht ausgelebt und nichts damit gemacht. Und nachher kamen die Schwierigkeiten so im Leben mit zum Beispiel Fehlgeburt. Der Arzt hat es nicht nötig, ist nicht gekommen und mein Kind ist gestorben und da musste der Arzt auch sterben. Dann ist der Arzt auch gestorben? Ja, aber 3 Wochen später war er auch tot. Und das hast du vorhergesehen? Ja, also dass eben was passiert, habe ich vorhergesehen. Na, und da habe ich das so, da war ich 20. Wie hast du, also dein Kind ist gestorben? Ja, mein Kind ist gestorben, weil er nicht das nötig hatte, ins Krankenhaus zu kommen. Wie hast du dich denn dann bemüht, das vorherzusehen, dass der Mann auch stirbt? Ich wollte das ja nicht, dass er stirbt. Aber da waren wir hier später noch ein paar so Fälle, die... Nee, lass mich, erklär mir immer den Fall. Also du hast dich bis dahin gar nicht mehr so sehr mit diesen Sachen beschäftigt, habe ich Nein. gerade so verstanden. Jetzt passiert dieses schlimme Unglück, dein Kind stirbt. Ja. Hast du dann angefangen, Karten zu legen oder zu pendeln? Nee, Karten legen war später und mit, 30 Jahre, 35 Jahre habe ich Handlinien lesen gemacht. Okay, dann stelle ich nochmal die konkrete Frage. Auf welche Art und Weise hast du das denn vorhergesehen, dass der Mann stirbt? Das habe ich einfach gewusst. Du hast es einfach gewusst? Ja. Das hat mir keiner gewusst. Nachdem dein Kind gestorben war, wusstest du jetzt, der Arzt wird auch sterben. Ja. Ja. Das stand in keinen Karten oder in keiner Hand. Das hast du im Gefühl gehabt. ja, im Gefühl oder so. Ich habe mir gesagt, der liebe Gott sieht alles und das war dann eben die Strafe dafür. War das sozusagen ein Fluch von dir? Nein, wollte ich nicht. Mhm. Aber er hat einen Herzinfarkt bekommen und da wurde der Krankenwagen gerufen und der Krankenwagen kam nicht rechtzeitig an und als er da war, war er tot. Mhm. Heute setzt du diese Fähigkeiten gezielt ein, die du hast? Ja. Zum Beispiel? Leute kommen und lassen sich die Karten legen, Handlinien lesen. Und du kannst dann in die Zukunft dieser Menschen schauen? Ja, ja. Siehst du alles, das Gute und das Böse, was vor den Menschen liegt? Ja, auch das, wie lange die leben. Ich kann da so an den Armen, Jaderingen kann ich dann so abzählen, wie alt die werden. Und das hat mir keiner gesagt, keiner erzählt. Das kam es auch mal im Kopf drin. Sagst du den Menschen, wie alt sie werden? Ja, wenn die danach fragen. Mhm. Ist aber heikel, ne? Finde ich heikel, das zu sagen, weil das kann ja schon in einem etwas Erhebliches auslösen, so eine Information. Ja, ein Cousin von mir, da habe ich gesehen, dass er nur 30 wird und das habe ich nicht gesagt. Und wurde er denn auch nur 30? Ja, ein Unfall und er war tot. Du sagst das so. Meine Tante, die war 60 und hat sie mir die Hand hingehalten und da sagt sie, na sag mal, wie alt werde ich? Und da habe ich gesagt, seit über 90 und 96 Jahre ist sie geworden. Mhm. Gibt es denn noch andere Beispiele, wo du genau den Tod so vorhersagen konntest und der ist dann auch eingetreten? Ja, doch, gibt andere Beispiele. Ein Mann mit 42, habe ich gesagt, er soll zum Arzt gehen, er ist krank, lass dich untersuchen. Ich habe das dreimal, viermal gesagt und dann, mir fehlt doch nichts, mir tut doch nichts weh. Ja, und 2 Jahre später ist er gestorben an Krebs. Hattest du die genaue Alterszahl für dich gesehen? Nein, auf den Tag genau kann man das auf den Tag nicht, aber auf die Jahres, ungefähr so, 42, ja. 43? Ja, genau. Wie kann man denn das sehen? Wie siehst du das denn? Wo siehst du das? Ich guck die Hand, das ist wie ein Buch für mich. Das klingt ja gruselig. Gruselt dich das selbst nicht auch? Wenn du zum Anfang sehr, aber so jetzt hat man sich dran gewöhnt. Guckst du auch in deine eigene Hand, was siehst du denn da? Ja, da habe ich auch reingeguckt und da habe ich gewusst, dass mein Mann wegläuft, dass er sich eine andere nimmt. Und das habe ich 88 gesehen und 2000 ist er gegangen. Siehst du deinen eigenen Tod auch? Ja. Wie alt wirst du? Ich werde nicht sehr alt. Bitte? Ich werde nicht sehr alt. Mhm. Und damit hast du dich schon arrangiert? Ja, ich kann ja so sehen, dass ich, und wenn auch zum Beispiel der Partner stirbt, und dann kann ich das auch sehen. Und dann sage ich das nicht so direkt, dann sage ich nur, du oder sie werden ihren Partner überleben. Sie werden die Ältere. Und ich fasse das nochmal zusammen. Du siehst, oder ich rekonstruiere das mal, du guckst immer nur in die Hand. Nein. Ich lege das Skatblatt. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Aber ich meine, den Tod kannst du nur aus der Hand lesen? Nein, auch wenn ich die Karten lege. Mhm. Jetzt schreiben meine Mitarbeiter haben mir hier gerade was reingeschrieben, was ich ganz verrückt finde. Die schreiben, du hast auch mal einen Mörder gefunden? Ja, ein paar Mal. Dreimal habe ich das mit der Kripo zusammengearbeitet und diese Ulrike Brandes, Eberswalde. Mhm. Und da bin ich dann, habe ich das, das war immer in der Zeitung. Diese Frau ist ermordet worden in Brandenburg. Ja. Mhm. Ja, und da bin ich hin zur Kripo und da habe ich gesagt, sie ist tot und liegt im Wald und ein junger Mann hat die ermordet. Ja, und dann haben die das nicht geglaubt und dann habe ich das rausgependelt, wie alt er ist, wo er wohnt. Größe, Haarfarbe und so weiter. Und den haben sie auch gekriegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei erstmal sehr skeptisch ist, wenn da jemand mit Handlesen und Pendel ankommt und sagt, so ein Hokuspokus wollen wir nicht hören. Nee, das ging eigentlich. Nur OS unten so, da haben die drüber gelächelt und dann bin ich dann oben und mit dem Kripo-Beamten gesprochen. Aber wenn es so einfach wäre, könntest du doch alle ungeklärten Mordfälle lösen. muss ich mich aber mit beschäftigen. So ganz einfach. Aber rein theoretisch könntest du es machen. Ja, ja. Dann sollten die Kollegen von Aktenzeichen XY ungelöst sich mal mit dir in Verbindung setzen. Ja. Woher kommt diese Begabung, wenn sie denn so ist, wie du sie gerade beschrieben hast? Das ist ja eben, dass man das nicht weiß. Und das ist auch mal, ist es im Kopf drin, im Gehirn drin. Und manchmal dann habe ich auch so lege ich Karten und dann sage ich schon vorher, was da kommt. Ja, aber meine Frage ist, woher kommt diese Begabung? Was glaubst du? Ja, ich bin in der Walpurgisnacht geboren. Ja, da wurden früher die Hexen verbrannt. Mhm, mh. Bist du eine Hexe? Das hat man zum Anfang zu mir gesagt, so im Dorf, ne? Nein, aber nochmal die Frage, was glaubst du, woher kommt diese Begabung? Was ist das, wenn es denn stimmt, wenn es denn so ist? Woher kommt es? Ja, es ist mir in die Wiege gelegt. Von einer höheren Macht? Mir denke ich, dass es muss eine höhere Macht sein. Du glaubst an eine höhere Macht? Ja. Glaubst du an den christlichen Gott? Ja. Ist das im Sinn des christlichen Gottes, so etwas vorherzusagen? Ja, für mich ja. Hast du mit einem Pastor mal darüber gesprochen, wie der das einschätzt? Nein, das habe ich. Mhm. Aber wenn die Menschen das gerne wissen wollen und auch ja partnermäßig und so, und ich konnte sogar sagen, wenn mein Mann mich betrogen hat, in welches Bett er gerade ist. Also das klingt ja wirklich Wahnsinn. Ich hab eine Freundin hinterher geschickt. Mein Mann hat mich hier im Haus betrogen und ich lag hier im Bett und da bin ich aufgestanden und dann war im Wohnzimmer Highlife. Beide nackt. Und hast du das nur so empfunden oder hast du es gependelt? Nein, da habe ich nichts. Ich bin wach geworden. Und du wusstest und, Bescheid? Ja. Und habe ich sie rausgeschmissen. Die Frau lag ich vor der Tür. Ja. Was nimmst du denn? Machst du da die Kohle mit, wenn da jemand zu dir kommt zu so einer Sitzung? Was kostet das? Das, was sie hinlegen, ist okay. Bitte? Was hingelegt wird. Ach so, was hingelegt wird. Ja. Also wenn ja. jemand nur 5 Euro zahlt, ist auch okay. Und wenn einer 50 zahlt, freust du dich. Auch okay. Ja. Was hast du früher beruflich gemacht? Verkäuferin. Und mein Chef, der wollte mich mal vergewaltigen im Keller. Und da habe ich mich freigemacht und nach oben hin Tür abgeschlossen. Und ja, leider ist er mit dem Flugzeug abgestürzt. Du machst mir Angst, Elfie. Du machst mir Angst. Ich hoffe nicht, dass du, wie gerade auch schon vermutet, einen bösen Fluch auf ihn gelegt hast, dass er stirbt. Na, hab ich nicht. Damals habe ich das noch gar nicht gewusst. Und mir habe ich drüber nachgedacht. Hm. Könntest du das? Könntest du einen Menschen durch deine Gedankenkraft etwas Negatives wollen? Antun? Ja, ich glaube, ich kann das. Ich kann ja auch so zum Beispiel, wenn da 20 Tiere schlafen, liegen, dann gucke ich mir eins an und das soll aufstehen und über den Graben springen. Dann steht das Tier auf und springt über den Graben. Jetzt haben wir aber was zum Gruseln heute Nacht. Nein. Und dann rufe ich bei den Bauern an und dann sage ich, ja, bei dir ist ein Tier ausgebrochen. Also ich glaube, wir müssen uns in Bälde nochmal unterhalten, Elfie. Das ist ja Wahnsinn, was du mir erzählst. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, aber du erzählst es ja mit großer Überzeugung. Ja, und ich meine, gestern habe ich zweimal Karten gelegt und ja, morgen kommt auch ein junger Mann. Ja. Na gut. Elfie, ich danke für deinen Anruf. Gerne. Und ich muss noch mal sagen, es werden wahrscheinlich viele, viele Leute sagen, ich will unbedingt Elfie kennenlernen, die soll mir die Karten legen. Das machen wir nicht. Bitte keine Kontaktwünsche hierher schicken. Sonst schaffen wir das nicht und wir sind ja auch keine Kontaktbörse hier. Da bist du auch mit einverstanden, hoffe ich, Elfie. Ja, sicher. Gut, dann wünsche ich alles Gute oder vielleicht unterhalten wir bei uns wirklich noch mal über das eine oder andere Thema. Ja. Alles Gute und auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Hui. Was halten wir denn jetzt davon? Was halten wir davon? Also wenn die Polizei wirklich mit ihr zusammengearbeitet hat und das funktioniert hat, ist das ja schon ziemlich beweiskräftig, müsste man sagen. Aber es gibt sicher noch viele Fragen und viel Skepsis, die da geboten ist. Gut, wir machen weiter mit unserem Thema Gehirn. Das gehört ja auch dann zum Thema Gehirn. Und hier ist Thomas und Thomas ist 49. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Jürgen. Thomas. Hallo. Ja. Kurze Frage an dich. Du hast gerade mitgehört. Ja. Wie schätzt du das ein? Glaubst du sowas? Nein. Nein. Nein. Definitiv nicht. Nee, definitiv nicht. Weil du denkst, das kann man irgendwie dann doch erklären oder es sind Zufälle. Weil ich zu viel komische Sachen schon gehört habe. Mhm. Und eigentlich, ich bin ja auch der ungläubige Thomas aus der Bibel. Also, ach so. Kann ich nicht glauben, nee. Okay, gut. Aber dann kommen wir aber zu dir. Du hast dich auch zum Thema gemeldet. Ja, genau. Ich lag, du hattest ja auch Gehirn und Koma in deinem Themenprogramm für heute. Ich lag 2009 im Koma, 111 Tage lang, also 3 Monate und ein bisschen. 111 Tage? Ja. Ich hatte eine Not-OP. Mein Darm war perforiert, wie sich später herausstellte. Und ich hatte das immer wieder verschoben, also innerhalb einer Woche, bis es dann gar nicht mehr ging und bin dann hingegangen und das war dann schon so schlimm, dass man mich notoperieren musste. Dann bin ich eben 3 Monate nicht mehr aufgewacht. 3 Monate und ein bisschen. Das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ja. Ich hatte während der Zeit, musste ich mehrfach noch nachoperiert werden. Hab 2 Herzstillstände gehabt und... Also du bist wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen, kann man sagen. Mehrfach, ja. Mehrfach. Mit Anlauf. Wie hast du diese Koma-Zeit erlebt? Oder hast du da was erlebt? Also im Nachhinein ja. Ich habe Träume gehabt. Sehr viele und sehr intensive Träume, so dass ich sie hinterher aufschreiben konnte, alle. Ach, um was ging es in diesen Träumen? Also ganz viele Träume, also keiner der Träume, bis auf einer, über den wir gleich noch sprechen, keiner der Träume beschäftigte sich mit irgendwem oder irgendwas, den ich kannte oder das ich kannte. Also es waren völlig abstruse Sachen, nicht völlig spinnert, sondern aber es waren eben Sachen, die ich noch nie erlebt hatte. Also es waren aber gegenständliche Träume, du hast Gegenstände... Ja, gegenständliche, genau. Also die mit mir zu tun hatten und mit ganz normalen Sachen, die man sich theoretisch vorstellen waren kann. Waren es eher Albträume? Es waren schnelle und harte Träume, häufig, ja. Also mit Schmerzen verbunden auch. Du wolltest auf einen bestimmten Traum zu sprechen kommen. Genau. Und zwar gab es einen Traum, da bin ich durch eine Tür gegangen in einen mäßig beleuchteten Raum und da waren auf der rechten Seite Kirchenbänke. In der Mitte ein Mittelgang zwischen den Kirchengängen, Bänken und die Kirchenbänke stiegen so leicht an. Das waren so ganz alte, schöne Kirchenbänke, wo man sich mit dem Kopf oben noch anlehnen konnte. Und ich habe mich dann in die erste Reihe gesetzt und gedacht, gucken wir mal, ne, was da kommt. Und neben mir saßen fast alles alte Menschen. Und die hörten irgendwann auf zu atmen, richtig. Man sah, wie sie zusammenfielen. Und dann kam aus der hellen Tür jemand raus und holte die dann ab. Und ging mit denen durch die helle Tür wieder hinaus. Und ich habe eine Zeit lang da gesessen, mir das angeguckt, bis die ganzen vorderen Bänke beide leer waren und habe dann festgestellt, mich holt keiner und bin wieder durch die dunkle Tür rausgegangen, wo ich hergekommen bin. Ja. Da würdest du so, du, der ungläubige Thomas, würdest du so weit gehen, dass das ein Nahtoderlebnis war? Ja, im Nachhinein ja, weil ich eben auch meine Träume so beiumzeitlich zeitlich hinterher... denke ich mir zumindest, dass ich sie in eine Spur bringen konnte. Kann man das? Nachhin geht das nicht? Weiß ich nicht, aber ich meine zu wissen, was ich ungefähr als erstes geträumt habe und was dann später kam. Wann setzen eigentlich die Erinnerungen über diese Träume ein? Direkt nachdem du aufgewacht bist? Nee, also man brauchte ja relativ lange, um mich wieder dann aus dem Koma fähig zu machen, überhaupt selbstständig zu atmen. Ich war ja beatmet, nachts zu essen bekommen über eine Sonde und bis das alles wieder normal funktionierte, dauerte einen Moment, bis ich meine Familie wieder erkannt habe. Du sagst im Moment, aber wahrscheinlich war das schon länger als im Moment, ne? Na, es hat vom Aufwachen ungefähr 2 Wochen gedauert, bis ich auf eine Reha-Station verlegt wurde. Mhm. Also, und da war ich schon relativ so in Ordnung, dass ich zumindest wusste, wer ich bin und was für ein Tag ist. Also, und da kamen dann auch die Erinnerungen, auch während der Reha? Nee, die kamen dann in der zweiten Reha. Das war so, also noch später. Ein Jahr ungefähr. Nochmal eine Frage zu dem Aufwachen. Es ist ja schon merkwürdig, wenn man mal so richtig tief wie ein Stein fest geschlafen hat und dann aufwacht oder vielleicht aufgeweckt wird. Dann weiß man gar nicht, wer man ist, wo man ist. Ich stelle mir das extrem merkwürdig vor, wenn man so lange im Koma war. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so allmählich aufwacht? Das war eher gleitend. Also ich wusste am Anfang nicht genau, wer ich war und mit wer da war neben mir. Und die Situation hast du nicht begriffen? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mir aber auch keine Sorgen gemacht, weil mir ging es ja gut. Mhm. Ich war mit Medikamenten versorgt, also da fehlt keine Schmerzen und nichts? Nee, überhaupt nichts, null. Und dann nach 2 Wochen ungefähr hat meine Schwester mal meine Bettdecke hochgehoben und wollte mal gucken, wie es meinem Bauch geht, weil ich wurde mittlerweile ja 2-mal am Bauch komplett operiert. Mhm. Und da wurde mir klar, hier muss irgendwas gewesen sein. Mhm. Und dann hat man dir das erklärt alles? Nee, in dem Moment noch gar nicht. Also das habe ich überhaupt noch nicht mitgekriegt. Und dann in der nächsten Reha-Phase wurde ich dann ein bisschen wacher, dass ich mit den Ärzten auch kommunizieren konnte, sprechen konnte ich nicht, weil ich hatte eine Stimmbandlähmung durch die Beatmung und so. Also das war dann danach ein sehr langer Weg. Ich konnte auch nicht gehen. Ich hatte eine Critical Illness Polyneuropathie. Das heißt? Also sämtliche Muskeln waren weg, frei. Mann, man hat sich aber heftig. Ich konnte weder die Hand heben noch den Finger bewegen. Bist du denn heute wieder richtig fit? Ja. Das wieder. Sensationell. Ja, du hast gerade. Ja, genau. Wirklich. Du hast gerade etwas Merkwürdiges gesagt, da bin ich so drüber hinweggegangen. Du konntest im Nachhinein die Reihenfolge deiner Träume zuordnen. Bilde ich mir ein. Aber wie kann das möglich sein? Und was hast du für eine Erkenntnis daraus gezogen? Keine weitere, aber ich meine, dass ich ungefähr weiß, dass mein Kopf das so gespeichert hat, wie wenn man Filme guckt. Weiß man auch, was man als erstes, das ist ja letztendlich nichts anderes. Ich habe ja nur geguckt in diesen Film, die ich gesehen habe. Und ich meine die Reihenfolge ungefähr zu wissen. Man könnte ja jetzt sagen, wenn man es jetzt mal ganz platt interpretiert, die Szene da in der Kirche, die du gerade ausführlich beschrieben hast, auf den Kirchenbänken, das war vielleicht der Moment, wo du dem Tod wirklich definitiv am nächsten warst von der Koma-Phase. So wird es auch in meiner zeitlichen Einschätzung hinterher. Natürlich, die kann ja durchaus durch mein Gehirn wieder manipuliert worden sein. Wenn du ein wird es hinkommen. Ja, wenn du ein ungläubiger Mensch bist, was ja keine Schande ist, das ist ja völlig okay. Wie deutest du dann dieses eventuelle Nahtoderlebnis für dich? Also ich bin nicht wirklich Agnostiker, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendjemanden irgendwo gibt. Mhm. Es ist nur nicht so, dass ich evangelische Kirche oder katholische Kirche. Ja gut, das muss ja auch nicht sein. Nee, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwo jemanden gibt. Dass es einen Übergang gibt in eine andere Existenzform. Genau, und der mir, wenn ich daran denke mal, dass ich irgendwann sterben werde, mir sicherlich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Heißt das, du hast weniger Angst jetzt vor dem Tod, nachdem du das erlebt hast? Ich hatte vorher auch wenig Angst, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich plausibel weniger Angst. Mhm. Vorher war das einfach nur so ein Gefühl und jetzt glaube ich zu wissen, dass es anders ist. Haben diese gravierenden Erlebnisse, diese schwere Erkrankung, das Koma, der Traum, wie sehr haben all diese Dinge dein Leben jetzt verändert? Also bis auf die körperlichen Defizite, die ich noch habe. Ich meine von der Einstellung her so. Ja, von der Einstellung her. Ich achte mehr auf die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Das habe ich vorher überhaupt nicht getan. Das war mir alles völlig egal. Ansonsten ist aber das ist gravierend zwar für mich, eine absolute Umstellung, aber ansonsten hat es im Prinzip nichts verändert. Ich nehme das Leben wieder genauso wie vorher. Resultiert vielleicht dennoch daraus eine größere Wertschätzung des Lebens? Ja, auf jeden Fall. Das also schon. Des Lebens und der Menschen um mich herum. Das ja, da habe ich vorher eben sehr oft drüber hinweggesehen. Ja. Thomas, ich freue mich sehr, dass du wieder fit bist. Nach all dem, was du jetzt nur angedeutet hast, das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Ja, war nicht einfach. Mann, und jetzt wieder relativ fit, das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Schön, dass du angerufen hast und uns das so plastisch erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass ich anrufen konnte. Alles Gute, Thomas. Domian, tschüss. Tschüss, danke. Ciao. 0800 220 5050 zu unserem Thema Gehirn. Ebenfalls jetzt die Susanne. Und Susanne ist 43. Guten Morgen, Susanne. Ja, hallo. Susanne. Ja, erstmal möchte ich euch gratulieren zu der Wahl dieses Themas. Ich finde das ganz toll, denn es gibt meiner Meinung nach viel zu wenig Menschen, die darüber was wissen. Und die Leute, die jetzt Hirnerkrankungen haben oder eben durch Unfall Hirnschädigung haben, die haben es oft sehr schwer, denke ich. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Deswegen freue ich mich sehr über dieses Thema. Bist du betroffen? Ja, ich bin indirekt betroffen. Meine Tochter ist 2009 erkrankt an einer sehr seltenen Sache. Wie alt ist die Tochter? Die war damals 7. 7, also ein Kind noch. Ja, genau. Und was ist das für eine Erkrankung? Die heißt Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis. Das ist natürlich jetzt erstmal ein ziemlicher Bandwurm. Ich kann das gerne erklären. Gerne, zwar, ja, bitte. Ist das eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper, also das eigene Immunsystem, bestimmte Rezeptoren im Gehirn angreift. Und zwar die NMDA-Rezeptoren. Und das löst dann eine Enzephalitis aus, also eine Gehirnentzündung. Und das ist also... Eine chronische Gehirnentzündung. Genau. Was passiert, oder wie merkt deine Tochter diese Entzündung? Ist das mit starken Schmerzen verbunden? Welche Symptome sind das? Überhaupt nicht. Nein. Es fing also alles sehr harmlos an mit so einem seltsamen Beinewackeln, so einem Zucken. Das kam immer so anfallsartig, eines Abends auf dem Sofa, mehrmals hintereinander. Und das kam mir schon seltsam vor, aber ich... gerade nicht so schnell in Panik oder so. Ich habe ihr eine Magnesiumbrause gegeben. Und ja, und Kinder machen ja sowas schon mal irgendwie. Und ja, man hat ja manchmal etwas seltsame Sachen, da weiß man dann nicht. Ne? Am nächsten Tag war sie dann sehr wackelig auf den Beinen und irgendwie auch verändert. Und am dritten Tag fing sie schon an, oft zu fallen, weil sie nicht mehr richtig laufen konnte. Ist also ständig gestolpert. So schnell ging das dann? Ja. Und ich habe zuerst gedacht, es wäre sozusagen eine traumatische Verarbeitung von einem Schockerlebnis. Es war nämlich so, dass 2 Tage vor dem ersten Beinewackeln der Papa sehr plötzlich ausgezogen ist, also für sie von heute auf morgen. Die Interpretation liegt ja auch nahe. Ja, genau. Ja. Und, ich bin dann mit ihr zu einer Kinderpsychologin als erstes und die sagte auch, ja, dissoziative Bewegungsstörung aufgrund des Schocks, das kann gut sein. Warten wir mal ab. Aber es war ein Zufall, dass das genau da aufgetreten ist, ja, offensichtlich. Ja, genau, das hat sich nachher herausgestellt, ja. Und alles wurde dann immer schlimmer. Also in der dritten Nacht fing sie dann an, zwanghaft ihr Bett zu ordnen vor dem Einschlafen, wachte dann nach 2 Stunden oder so auf, war völlig verwirrt, abwesend, erzählte also wirklich wildes Zeug. Und hat aber nie über Schmerzen geklagt? Nein, nein. Fing an zu schreien, ganz schrill, ließ sich nicht beruhigen, wollte nicht angefasst werden und... Das hat sich dann alles immer weiter verschlimmert, war dann auch tagsüber total psychotisch, konnte nachts nicht länger als 20 Minuten am Stück schlafen. Wie lange hat es gedauert, bis man dann die Diagnose gefunden hatte? 2 Monate. 2 Monate. Und das waren also wirklich so ziemlich die schlimmsten Monate, das die ich bisher ich. Erlebt habe. Denn es wurde alles immer noch schlimmer. Also sie konnte zu der schlimmsten Zeit dann kurz vor der Diagnose kaum noch sprechen, kaum noch laufen, kaum noch schlafen, hatte ständig epileptische Anfälle und eben total psychotisch. Also hat sich aufgeführt wie besessen. Man musste sie mehrfach mit starken Beruhigungsmitteln abschießen, regelrecht. Ne? Das stelle ich mir auch für dich ganz dramatisch vor. Wenn ja, das war's. Und du wusstest gar nicht, was los war. Genau, keiner wusste, die Ärzte wussten nicht, keiner wusste was. Da war von dem Kind, das du vorher gekannt hast, kaum mehr was übrig. Genau, sie war nicht mehr sie selbst. Mhm. Das so, war wirklich ein Albtraum. Ja. Drama und dann kam die Diagnose. Was hat man dann therapeutisch, medizinisch unternommen? Erstmal kam eine Verdachtsdiagnose und zwar auf limbische Enzephalitis. Ist eine ähnliche Erkrankung, auch eine Autoimmunerkrankung. Das hatte der Neurologe im Krankenhaus, hatte dann nach 2 Monaten diesen Verdacht, da die Antiepileptika eben nicht gewirkt haben. Die Anfälle wurden immer mehr und immer schlimmer. Also und sie war dann im Krankenhaus? Ja, das war eine ziemliche Odyssee. Wir sind total oft verlegt worden auf verschiedene Stationen. Sie ist zwischendurch von der Intensiv ganz plötzlich in die Kinderpsychiatrie verlegt worden und all solche Sachen. In der Psychiatrie hatte sie ihren ersten Status Epilepticus und da sind wir dann mit Blaulicht und Sirene wieder zurück ins Krankenhaus. Das war also schon alles recht abenteuerlich. Als man dann wirklich definitiv wusste, was es ist, was hat man da gemacht? Dann kam eine Cortison-Stoßtherapie, also Cortison-Tropf, sehr hoch dosiert, 3 Tage hintereinander, ein paar Stunden lief der durch. Und das war dann der Wendepunkt. Ab da hörten die Anfälle auf. Und sie wurde wieder normal, so wie du sie kanntest? Ja, sehr, sehr langsam, aber sehr, sehr langsam. Wie ist es heute? Jetzt ist es so, dass sie diesen akuten Zustand überwunden hat, da die Entzündung ja durch das Cortison erstmal gestoppt werden konnte. Muss sie immer Cortison nehmen? Ja, wir haben das dann ersetzt durch ein anderes Immunsuppressivum, was man eigentlich nach Transplantationen verabreicht, um das Immunsystem komplett runterzufahren, damit eben keine Organabstoßung passieren kann. Ne? Also ihr Immunsystem ist unterdrückt. Und das verhindert, dass diese Autoantikörper eben in so großer Anzahl produziert werden. Kann sie denn jetzt heute ein relativ normales Leben führen? Ja, das kann sie. Das kann sie. Sie kann auch zur Schule wieder gehen? Ja, mit Begleitung. Sie hat eine Schulbegleiterin. Aber diese Erkrankung ist nicht heilbar. Genau. Also Autoimmunerkrankungen an sich sind nicht heilbar. Mhm. Diese Erkrankung ist erst 2007 überhaupt entdeckt worden. Insofern hatten wir ein Riesenglück, dass das nicht 2-3 Jahre früher passiert ist. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen, die es haben, oder? Ja, genau. Es ist relativ selten. Also ich habe inzwischen im Internet andere Betroffene gefunden. Es gibt auf Facebook so eine weltweite Betroffenengruppe und dann haben wir hier ein deutschsprachiges eigenes kleines Forum auch noch gegründet. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich, mich da auszutauschen mit den Betroffenen, denn die wissen oft mehr als die Ärzte. Ne? Man kennt dann den Alltag, man kennt diese vielen kleinen Nuancen. Genau. Aber das heißt, dein Kind, du bist alleinerziehend. Ja. Ja. Dein Kind ist wirklich dann permanent auch auf Betreuung angewiesen? Ja, jetzt nicht mehr ganz so. Also im ersten Jahr auf jeden Fall. Also ich war 7 Monate lang mit ihr in verschiedenen Kliniken, also nachher nochmal 4,5 Monate in der speziellen neurologischen Reha. Und das hat mich auch wieder so ein bisschen auf die Füße gebracht. Ich bin da als ziemliches Wrack angekommen, muss ich sagen, also wir beide. Und da gibt's so schlimme Fälle, die man da sieht. Also Kinder, die nach Unfall wirklich fast gar nichts mehr können und die mit so viel Kraft und Lebensmut und Lebenswillen jeden kleinen Schritt zurück ins Leben machen. Und das hat für mich einiges relativiert. Ne? Das also glaube ich auch, wenn man sowas sieht, das ist ganz... Die Schwere unseres Schicksals, also mein persönlich empfundener Albtraum, hat sich da ein bisschen relativiert auch. Ne? Das ist ja wirklich verrückt, wenn man das so hört. Das, was du uns jetzt geschildert hast, empfinden wahrscheinlich die meisten Menschen, die jetzt zugehört haben, schon als ein ganz schweres Schicksal. Ja. Und dann sagst du, das hat sich relativiert, weil du noch schwerer betroffene Menschen kennengelernt hast. Ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig, als man muss ja damit fertig werden irgendwie, man muss damit umgehen. Wird dein Mädel, wenn sie mal später selbstständig ist und erwachsen ist, wird sie ein normales Leben führen können? Ein eigenständiges Leben führen können? Ja, ich gehe mal davon aus. Also es ist so, dass bei dieser Erkrankung es auch spontane Heilungen gibt, aber man kann nicht darauf bauen, ne? Also man kann darauf hoffen. Aber woher weiß man das, wenn die Krankheit noch gar nicht so lange bekannt ist, dass es spontane Heilungen... Ja, weil es inzwischen auch schon Fälle gibt, bei denen die Antikörper wieder verschwunden sind. Ach so, das gibt es auch schon wieder. Ja. Schon. Ja, das gibt es. Aber man kann sich eben nicht darauf verlassen. Also und bei ihr ist es so, wir haben jetzt letztens vor 2-3 Wochen nochmal Antikörper im Blut getestet. Die sind seit einem Jahr unverändert. Ich würde mal so sagen, mittelmäßig hoch. Mhm. Einschätzen kann man das auch schwierig. Und im Liquor, also in der Gehirnflüssigkeit, sind sie auch noch vorhanden, allerdings relativ gering. Das heißt, die Krankheit ist nach wie vor aktiv. Ne? Und man kann natürlich gar keine Prognosen sagen, was für eine Lebenserwartung man mit der Krankheit hat, das weiß man alles gar nicht. Nein, also lebensbedrohlich wird sie in dem Fall, wenn die Entzündung nicht, also wenn die wieder aufflammt und Rückfälle sind leider auch nicht selten bei der Geschichte. Und wenn dann die Immunsuppressiva nicht anschlagen, also man hat so ein Instrumentarium von so 5-6 verschiedenen Sachen, die man so anwenden kann. Dazu gehört zum Beispiel eine milde Chemotherapie und eben Cortison und andere Immunsuppressiva. Das heißt, letztendlich muss sie ständig beobachtet werden, im Beobachtung sein, medizinischer Beobachtung sein. Ja, genau. Ja. Und das ist auch das, was mir das Leben oft schwer macht. Dann ich habe ständig meinen Alarm an. Ja, das glaube ich. Also ich habe, seitdem kann ich mich kaum noch mal wirklich so ganz entspannen, weil ich immer auch sie so beobachte. Ne? Ist da irgendwie eine Veränderung? Ist da was seltsam? Wird da was schlechter? Das glaube ich, dass das eine schwere Geschichte ist. Aber sag mal, deine Tochter ist jetzt 10, ne? Die wird jetzt 10. Die wird jetzt 10. Das Mädchen ist ja durch die Hölle gegangen, die erste Zeit. Ja, was hat das mit dem Mädchen gemacht? Ja, also diese Erkrankung hat einen klitzekleinen Vorteil, nämlich die Betroffenen erinnern sich meistens nicht an die akute, schlimmste Phase, weil das Gehirn während der Zeit nicht in der Lage ist, Erinnerungen zu speichern. Was ja eine Gnade ist. Ja, denke ich mal. Mhm. Also sie hat da eine relativ große Lücke. Also ist sie relativ unbeschwert? Ja, also ich meine, wir reden darüber. Sie hat mich ja dann auch immer wieder gefragt, mhm. als wir zum Beispiel in der Reha waren und sie da diese schlimmen Fälle auch gesehen hat, Mama, warum bin ich eigentlich hier? Und ich habe ihr dann immer sehr behutsam versucht zu erklären, was so vorgefallen ist und was sie eben noch lernen muss wieder. Ne? Sie konnte ja, also sie musste ja wirklich lernen, wieder, wie man einen Löffel hält, einen Stift hält und. Aber so ist ein Kompliment auch an dich, muss ich sagen. Wir erahnen alle, was du da auch für eine Kraft aufbringen musst, um das Mädchen so gut zu betreuen. Kompliment. Ja, danke schön. Und ich habe es aber dann auch noch aus den Latschen gehauen, ein Jahr später. Da habe ich dann eine Depression gehabt, weil das alles zu viel war für mich. Ne? Ist das denn wieder einigermaßen im Griff bei dir? Einigermaßen, ja. Also komplett nicht, aber einigermaßen schon. Möchtest du vielleicht noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führen? Ja, das können wir machen. Ja, sehr gerne. Aber was ich gerne noch sagen möchte, ist, viele Menschen haben solche Hirnerkrankungen und es ist oft ihnen ja auch gar nicht anzusehen, was sie anders sein lässt. Und ich fände es unheimlich wichtig, dass das einfach ein bisschen bekannter ist, dass mehr darüber gesprochen wird. Das ist unser ganz kleiner Beitrag dazu, den wir mit der kleinen Sendung leisten können hier heute Nacht. Deswegen finde ich das auch super, dass ihr dieses Thema gewählt habt. Sehr gut. Susanne, vielen Dank und du legst auf und wirst von Henning, meinem Psychologen, angerufen. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Gut, tschüss. 1.46 Uhr haben wir. Hier ist Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit unserer Themennacht Domian heute zum Thema Gehirn. Und ich möchte mich gerne mit euch über das Thema Gehirn unterhalten, über Krankheiten, über Unfall, Verletzungen, über besondere Fähigkeiten, über Nahtoderlebnisse haben wir gerade auch schon gehabt. 0800 220 50 50 und hier ist Christa. Christa ist 67. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, Domian. Hallo Christa. Ja, du hast dich gemeldet, warum? Ja, ich habe auch eine Enzephalopathie, wie eben meine Vorrednerin, das Kind, allerdings eine Hashimoto. Das erklärst du uns. Ja, das fängt an wie eine Parkinson-Krankheit, mit Zittern, Sprachstörungen, nicht mehr schreiben können und so langsam baut das Gehirn ab. Aber du sprichst hervorragend. Ja, natürlich, bin ich auch wieder fit. Du bist wieder fit. Wann fing das an? Das ersten Anfall hatte ich in 2007 und da bin ich ins Koma gefallen. Ach. Und da war ich 3 Wochen in einer neurologischen Klinik, bis die das überhaupt erst rausgefunden haben, was mir fehlt. Wusste keiner. Das wissen heute auch ganz, ganz wenig Ärzte nur. Also eine ungewöhnliche Erkrankung ist das. Eine ganz seltene Erkrankung. Erzähl mal noch ein bisschen mehr über diese Erkrankung. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung? Autoimmunerkrankung. Bei mir fressen die Bakterien fressen mich auf. Das heißt, Bakterien fressen dein Gehirn an oder auf, vernichten Zellen im Gehirn. Ja. Welche Auswirkungen hat diese Erkrankung auf dein Leben? Dass ich hochdosiert Cortison nehmen muss und dadurch eine ganz schwere Osteoporose habe. Mittlerweile 2 Lendenwirbel zusammengebrochen, 2 Rippen gebrochen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich sitze im Rollstuhl, habe Pflegestufe 2 und bin so ziemlich am Ende. Ja. Wir müssen mal kurz erklären, wenn man hochdosiert Cortison verabreicht bekommt, wird die Stabilität der Knochen angegriffen. Ja, aber rapide, ne? Und dadurch entstehen dann die schlimmen Sachen, die du gerade beschrieben hast. Ja. Man kann nur mit Cortison dagegen vorgehen? Ja, nur mit Cortison. Es gibt keine Behandlung. Es gibt keine Medikamente. Es wird nicht geforscht. Wir sind in Deutschland so circa 250 Betroffene. Das ist für die Pharmaindustrie viel zu wenig. Uninteressant. Völlig. Ein Aspirin bringt mehr Geld. Allerdings bin ich auch ein Optimist. Das höre ich schon, wie du das erzählst. Ja. Das höre ich in der Stimmlage. Ja. Du sagst, die Bakterien zersetzen dein Gehirn. Das hört sich ja auch wirklich sehr schlimm an. Ja. In welchen Lebensbereichen merkst du das? Kannst du dich schlecht erinnern? Kannst du vielleicht schreiben oder hören, sehen? Ja, das Schreiben fällt mir schwer. Ich schreibe sehr gerne. Ich schreibe auch noch sehr viel Briefe. Und das fällt mir von Mal zu Mal schwerer. Das ist aber kein Problem. Wir haben ja Telefon. Ja, und wie ist es so mit dem Erinnerungsvermögen? Das ist 100%. Das geht alles. Ja, und wenn ich dann ins Koma falle, mein Mann, der kann mich besser behandeln als jeder Arzt. Du fällst öfters ins Koma? Ja. Wie oft fällst du ins Koma? Auch einmal im Jahr 3-mal. Und wie lange liegst du dann? Bis ich wieder meine 100 Milligramm Cortison über eine längere Zeit lang kriege. Wirst du dann immer direkt in die Klinik eingeliefert? Ja, ja, klar. Ja, sonst geht es ja gar und nicht. Und dann ja. mache ich irgendwann auf und denke, halb ist ja schon wieder im Krankenhaus. Ne? Das kann dann von einer Sekunde auf die andere passieren? Ja. Und habe natürlich auch ganz, ganz böse Albträume in der Zeit. Auch in dieser Zeit, in dieser ja. Koma-Zeit. Mhm. In dieser Koma-Zeit, ne? Nochmal zu den, zu dem Auftreten der Koma-Vorfälle. Das kann dich überall ereilen. Du sitzt mit deinem Rollstuhl in einem Café irgendwo. Nee, das meldet sich vorher an. Und wie meldet sich mit das Zittern? An? Ach so. Das meldet sich an. Wenn ich schon keinen Löffel mehr halten kann, kein Brot mehr schmieren kann, ne? Aber du musst eigentlich dann auch immer jemanden um dich herum haben, der, ja, dich, der dich beobachtet. Sonst ja, ja, klar. Du könntest nicht längere Zeit alleine sein. Nein. Irgendwo. Du bist verheiratet. Ich bin verheiratet und habe meinen Mann, meinen besten Pfleger, ich sage immer, ist mein Zivi. Der versorgt mich wirklich gut. Nun ist das ja eine sehr belastende Situation, sowohl für dich als auch für deinen Mann. Ja. Und das gibt keine Spannung, keine Reibung zwischen euch beiden. Das hört man ja doch, oft. Doch, doch. Aber das geht dann von mir aus. Mhm. Weil ich vom Kopf her noch alles kann. Mhm. Aber im wirklichen Leben gar nicht mehr. Mhm. Und das macht mich fertig. Das glaube ich. Das Ganze ist ja sicherlich, was die Knochengeschichte anbelangt, auch verbunden mit enormen Schmerzen. Das tut weh. Das kann sich keiner vorstellen. Nimmst du immer hochdosierte Schmerzmittel? Ja, von Morphium bis Tilidrin. Sonst immer die ganze Palette. Sonst hält man es gar nicht aus. Ja. Es mhm. geht ja immer wieder eine Zeit lang, da geht's gut. Ich würde sagen, man gewöhnt sich an Schmerz. Mhm. Ne? Naja, ich weiß nicht, gewöhnt. Naja, wenn man es immer hat, dann ja. nimmt man es so hin. Aber dann hatte ich noch. Ich habe ja immer die große Schüssel, wenn es Krankheiten regnet. Ne? Ich hatte einen Herzinfarkt, ich habe Hautkrebs. In dieser Krankheitsphase noch drin, seit 2007 oder vorher? Vorher. Mhm. Ja. Du bist jetzt 67 Jahre ja. alt. Diese Erkrankung schreitet fort. Ja, aber eben mehr an den Nebenwirkungen. Ah ja. Von den Medikamenten. In dem Moment, wo du das Cortison absetzen würdest, das würde deinem Körper gut tun, aber nicht deinem Gehirn. Richtig. Mhm. Ne? Also ist es dann würde ich wieder ins Koma fallen. Ein Dilemma, in dem du steckst. Ja, und in der letzten Klinikaufenthalt, da war ich 6 Wochen. Die sind bis nach Amerika gegangen, wie in der Therapie. Mhm. Und da haben sie rausgefunden. Deswegen bin ich jetzt so ein Jahr zu Hause, ohne Krankenhaus. Mhm. Dass, wenn es anfängt zu zittern, mhm. ich selbstständig mein Cortison hochdosiere. Mhm. Das wie einen Block nehme, 4 Tage. Mhm. Und dann abrupt wieder absetze. Und das funktioniert? Und das funktioniert. Ja. Dass meine Nebennierenrinden das gar nicht so mitkriegen. Mhm. Ne? Mhm. Dennoch. Hast du Angst vor all dem, was vielleicht jetzt noch auf dich zukommt? Oh Gott, viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Mhm. Muss man sich auch keine Gedanken drüber machen, das bringt ja eh nichts. Nö, ne? Bringt auch nichts. Nee. Ne? Man muss froh sein, wahrscheinlich über jeden Tag, der so einigermaßen gut über den man rumbekommt. Richtig. Und alles andere ist erstmal wurscht. Ja. Und ich habe eine Betreuerin vom Pflegedienst, die fährt mich spazieren. Ja. Oder auch mal einkaufen. Ne? Und du hast da einen netten Zivildienstleistenden in der Wohnung? Das ist mein Mann. Das ist dein Mann, genau. Ja, das ist mein Mann, mein Zivi. Christa, ich freue mich, dass wir beide uns auch kennengelernt haben. Und drücke dir wirklich von Herzen die Daumen, dass es stabil bleibt und dass es nicht schlimmer wird. Und ich tue mein Bestes. Ja, und schöne Grüße auch an deinen Mann. Mache ich, danke. Euch beiden alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Miriam und Miriam ist 24. Guten Morgen, Miriam. Guten Morgen, Domian. Hallo, Miriam. 24 Jahre alt und du hast dich auch zu unserem Thema Gehirn gemeldet. Warum? Genau, und zwar hatte ich entweder vor, während oder nach meiner Geburt Sauerstoffmangel und dabei sind Teile meines Gehirns beschädigt worden oder abgestorben, mhm. weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Körperbehinderung, also eine Spastik oder Zerebralparese. Mhm. Du sitzt im Rollstuhl? Ja, genau. Ja. Und warum ich eigentlich anrufe, ist auch wie meine Vorredner. Ich finde, das Gehirn ist zu wenig erforscht und ich finde es halt sehr faszinierend. Gerade bei Behinderung ist das auch so, dass da noch so ein altes Denken oft vorherrscht. Mhm. Also ich war früher, als ich kleiner war, auch auf so Förderschulen für Körperbehinderte. Mhm. Und da haben die mir halt gesagt, und meiner Mutter, ich könnte da einen Hauptschulabschluss machen. Ja. Und nachher hat sich eben herausgestellt, das stimmt gar nicht. Da gab es nur so einen Lernbehindertenabschluss. Mhm. Und ich habe das natürlich irgendwann gemerkt, ja, dass ich da auf der Schule, also dass du gar nicht, dass du gar nicht weiterkamst, obwohl du hättest weiterkommen wollen. Genau, also meine Lernbereitschaft, die war auf jeden Fall da. Ich musste auch zum Direktor gehen, weil ich Englisch haben wollte. Also da gab es überhaupt kein Angebot. Hast du denn dann später auf einem anderen Weg einen Schulabschluss gemacht? Ja, genau. Ich war halt die 11 Jahre Pflichtschuljahre da auf dieser Sonderschule, weil die haben gesagt, so kurz vorm Abschluss ist es zu spät, da runterzugehen. Und dann habe ich danach halt auf einer Handelsschule, auch für Körperbehinderte, erstmal in 3 Jahren meinen Haupt- und Realschulabschluss nachgemacht. Perfekt, und super. Und danach ging es aber noch weiter. Oh. Ich bin noch immer nicht an meine Grenzen gekommen. Ich sag, was für ein Schulabschluss hast du denn? Jetzt habe ich Abitur gemacht. Wow. In diesem Sommer. Wow. Gratulation. Gratulation. Dankeschön. Das hätte man dir gar nicht zugetraut, ne? Das meinst du mit Vorurteilen. Genau. Und zwar hat nämlich auch eine Lehrerin zu mir aus der 7 gesagt, als ich die Schule wechseln wollte. Ja, Miriam, du musst das akzeptieren. Dein Gehirn geht halt Umwege. Mhm. Und da kannst du nichts dran machen. So werden Leute klein gemacht. Ja, eben. Das finde ich auch. Jetzt lass mich fragen. Das ist ja sensationell. Du hast dein Abitur gemacht. Erstmal ein großes Kompliment und Glückwunsch dazu. Was sind deine Pläne? Willst du gar noch studieren? Ja, ich habe auch schon das Studium angefangen. Ehrlich? Und was? Was für ein Studium? Sonderpädagogik auf Lehramt. Sonderpädagogik auf Lehramt. Ja. Mensch, super. Das ist aber wirklich toll. Du bist aber auch sehr ehrgeizig, glaube ich. Ja. Du bist ehrgeizig und klug. Das ist eine gute Kombination. Danke, ich hoffe. Wie ist denn das auf der Uni? Du sitzt im Rollstuhl, das funktioniert alles nicht so wie bei den anderen. Kommst du denn da einigermaßen klar? Ja, ich habe mir extra die TU Dortmund ausgesucht. Die ist sehr barrierefrei. Und toll, ganz anders wie zum Beispiel in Köln. Mhm. Da ist noch fast gar nichts umgebaut und so. Oh, aber ich glaube, die sind ja heftig am Bauen. Ich hoffe, dass sie das dann machen in Köln. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, finde ich auch. Ja. Wie reagieren denn so die ganzen anderen Kommilitonen auf dich, dass du als relativ schwer behinderte Frau dann doch so einen tollen Weg da jetzt eingeschlagen hast? Ja, die sind natürlich erstmal zurückhaltend, weil wenn man solche Sachen nicht kennt und merkt, da ist jemand anders, dann ist man erstmal unsicher. Mhm. Aber ich habe dann schon so eine offene Art entwickelt und wenn ich merke, die Leute finden mich interessant, dann fange ich auch meistens Gespräche an. Ja, so. Und ich lebe auch alleine im Studentenwohnheim, also... Lass mich eine praktische Frage noch stellen. Du bist spastisch gelähmt, das heißt, die Hände funktionieren auch nicht so, wie sie funktionieren sollten. Doch, also Gott sei Dank. Ich hab nur eine Spastik in der linken Hand auch noch, aber die ist sehr gering. Also, das heißt, du kannst während des Studiums, du kannst schreiben und dir Notizen machen, das geht. Ja, das geht, wobei ich sehr langsam schreibe, weil ich mich bei der Schule halt auch eine Schreibverlangsamung bekommen habe und ich mache alles per Laptop. Ich darf Klausuren auch per Laptop schreiben und habe Zeitverlängerung. Super. Ja. Mensch, Miriam, das ist eine tolle Geschichte jetzt zum Schluss der Sendung. Wir haben ja viele traurige Sachen gehört und es gibt ganz viele traurige Sachen zu diesem Thema. Ganz viele wirklich schwerkranke Leute, wo es dann nicht mehr so gut ist. Aber bei dir ist es auch traurig angefangen, aber du hast das Allerbeste daraus gemacht und du bist noch dabei. Ja. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Die Sendung ist jetzt rum und wünsche dir wirklich, alle, die jetzt zuhören, wünschen dir von Herzen viel Glück, dass du dein Studium gut abschließt und dann in deinen Traumberuf reinkommst. Ja, danke sehr. Alles Liebe, Miriam. Tschüss. Ja, danke. Schöne Tschüss. Nacht noch. Dankeschön. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.